Guten Tag, Herr Wawak. Ja, der bin ich. Guten Tag. Ausgezeichnet, bin also richtig. Darf ich eintreten? Bitte, bitte. Hier geht's lang. So, dort können Sie ablegen. Den Koffer lassen Sie am besten dastehen. Ich nehme ihn mit. Haben Sie nicht ein paar Hausschuhe? Ich habe nämlich neue Schuhe und die drücken grässlich. Bitte schön, da haben Sie meine Schlappen. Und was ziehen Sie an? Ich bleibe in Socken. Darf ich fragen... Ist hier das Wohnzimmer? Ja, darf ich fragen... Und das dort? Das Schlafzimmer. Und das? Das Arbeitszimmer. Ist ja meine hübsche Wohnung. Gehen wir doch lieber ins Arbeitszimmer. Wie Sie wünschen. Aber das ist nicht aufgeräumt. Macht nichts. Besser behagliche Unordnung als unbehagliche Ordnung. Wohin kann ich mich setzen? Hier vielleicht. Ich setze mich lieber dorthin. Hab gern gute Aussicht. Bitte schön. Darf ich fragen? Offenbar interessiert Sie, was ich im Koffer habe. Bin gleich soweit. Darf man hier rauchen? Selbstverständlich. Hab bloß keine Zigaretten, hab vergessen, welche zu kaufen. Ach, bitte. Bitte bedienen Sie sich. Haben Sie Feier? Dürfte ich um ein Glas Milch bitten, falls vorhanden? Milch? Ja, ich sehe nach. So. Bitte. Wären Sie so freundlich und täten Sie mir sein Momentchen im Kühlschrank? Wie Sie wünschen. Leben nicht schlecht hier. Es geht. Schöne Aussicht. Ja. Schade, dass es bis im vierten Stock ist. Schade, ja. Was haben Sie für Nachbarn? Oh, ich kenne sie kaum. Sie kümmern sich nicht um die Hausgemeinschaft? Wie bitte? Ob Sie sich nicht um die Hausgemeinschaft kümmern? Kaum, nein, nein. Sollten Sie aber. Ich weiß, bringt nicht viel. Andererseits, no, Sie wissen schon. Ja. Verzeihen Sie doch, ich würde gerne fragen... Bitte? Mit wem habe ich eigentlich die Ehre? Mein Name ist Machon. Karel Machon. Aha. Aha. Können Sie mir die Milch jetzt bringen? Ja. Hier ist sie. Bisschen Zucker hätten Sie nicht? Zucker? Wir haben jeder unser Geschmäckchen. Hier ist der Zucker. Danke. Schön draußen, was? Mhm. Die Sonne. Mhm. Wenn es bloß nicht schlechter wird. Hm. Was ist denn das da? Was? Na, das da. Oh, irgendwelche Bücher. Ja, über was denn? Gott, Philosophie und... So? Herrgott, das könnte interessant sein. Darf ich fragen, weshalb Sie eigentlich gekommen sind? Sie kennen mich nicht? Nein, nicht, dass ich wüsste. Sie werden sich schon noch erinnern. Vom Militär? Gehen Sie öfters im Zirkus? Im Zirkus? Gott, da war ich alles in allem vielleicht einmal, aber das schon mehrere Jahre her. Acht. Es war im Zirkus Humberto. Bin neben Ihnen gesessen. So? Ja. Wie interessant. Ja, seien Sie mir nicht böse, aber ich habe Sie nach den vielen Jahren nicht mehr wiedererkannt. Wir haben damals miteinander geredet. Ja? Worüber denn? Sie haben mich gefragt, wie der Seiltänzer heißt. Und Sie hatten es gewusst? Jiří Špaček. Bewundernswertes Gedächtnis. Später haben wir uns noch oft gesehen. Wirklich? Wo denn? Also zum Beispiel in Klösterle an der Eger. Wir haben bei der Schlossführung zu einer gemeinsamen Gruppe gehört. Vorvoriges Jahr im Juni. Weiß gerade nicht, ob es am 9. oder 16. war. In Klösterle an der Eger. Ja, das stimmt. Dort habe ich Urlaub gemacht. Na, sehen Sie? Wir kriegen schon noch hin. Voriges Jahr bin ich 5 oder 6 Mal mit Ihnen in der Straßenbahn gefahren, immer am Morgen mit der 33 nach Davids. Voriges Jahr mit der 33? Sie haben unterwegs immer in irgendeinem Drehbuch gelesen. Ah, ich weiß schon, das war im Frühjahr, nicht wahr? Dann bin ich Ihnen noch ungefähr 3 Mal auf der Straße begegnet. Einmal sind wir sogar ineinander gestoßen. Entschuldigen Sie. Nichts passiert. Ja, und zuletzt haben wir uns ungefähr vor einem Monat getroffen. Bin während der gesamtstaatlichen Komödienkonferenz in der Pause neben Ihnen gestanden. Na, Sie wissen schon wo. Sie waren anwesend? Mich interessierte, wie Sie sich zum Einleitungsreferat stellen würden. Darin war von Ihnen die Rede. So? Es muss gleich zu Beginn gewesen sein. Ja, gleich nach dem Einleitungsblabla. Ah ja, ich kam ein wenig zu spät, weil ich mich beim Zahnarzt aufgehalten hatte. Sie waren auf der Konferenz, wie soll ich sagen, in welcher Funktion waren Sie dort? Ich habe schon gesagt, dass es mich interessierte, wie Sie sich zum Einleitungsreferat stellen würden. Sie kannten den Inhalt bereits vorher? Nicht ganz. Sie sind... Wenn Sie erlauben, ich vermute, Sie haben eine irgendwie tiefere Beziehung zu meiner Person. Vor allem zu Ihrem Werk. Hab alle Ihre Stücke daheim und besuche regelmäßig Ihre Uraufführungen. Im Ernst? Das freut mich. Ja. Und außerdem spreche ich bei uns oft mit den Kollegen über Sie. Wir verfolgen alle Ihre Arbeiten. Und Ihre Erfolge freuen uns immer. Haben Sie noch Milch? Soll ich schnell einen Sprung in den Milchladen machen? Noch nicht. Verzeihen Sie, darf ich Sie fragen, wo Sie arbeiten? Tut nichts zur Sache. Bedauere aufrichtig, Sie nicht gleich erkannt zu haben, obwohl wir uns schon so oft sahen. Und können schließlich nicht jeden kennen, der Sie kennt. Doch, Sie hätte ich erkennen müssen. Es freut mich, Sie kennengelernt zu haben. Ganz meinerseits. Was macht die Gattin? Meine Frau ist zur Arbeit. Mögen Sie auch süße Milch? Oh, im Großen und Ganzen. Eigentlich trinke ich nicht viel Milch. Ne? Hätten Sie noch eine Zigarette? Bitte. Bitte. Wie weit sind Sie mit dem Schutzengel? Woher wissen Sie, dass das Stück so heißt? Haben es zu jemandem gesagt, in dem Raum, wo ich neben Ihnen stand, bei der Konferenz. Na, Sie wissen schon wo. Aha. Aha. Na, ich bin circa in der Hälfte. Wäre ziemlich neugierig. Hoffentlich erleben Sie keine Enttäuschung. Bestimmt nicht. Glaube nämlich an Sie. Wissen Sie, fällt mir schwer, sowas zu sagen, aber ich schwärme einfach für Sie, ja? Sie sind überaus freundlich. Schätze Ihr Talent wirklich sehr. Danke. Immer wenn ich kann, schiebe ich Sie. Ach, Sie sind wirklich zu freundlich, vielen Dank. Aber darf ich fragen, in welchem Sinn Sie mich schieben? Lassen wir das. Verzeihen Sie, vielleicht können Sie es mir doch sagen mit ein paar Worten. Nicht der Rede wert. Machen Sie lieber meinen Koffer auf. Bitte? Bitte, ja. Ist ein Geschenk für Sie drin. Für mich? Reden Sie nicht und machen Sie auf. Nur eine kleine Aufmerksamkeit, damit Sie sehen, dass ich nicht bloß daherrede und dass mir wirklich an Ihnen liegt. Sehr schön. Wirklich. Was ist das? Raten Sie. Ein neues Staubsaugermodell? Eine Waschmaschine? Eine automatische Kehrmaschine? Na, das kommt schon eher hin. Na, ich geb's auf. Haarpoliermaschine mit Atomantrieb. Wie bitte? Haarpoliermaschine mit Atomantrieb. Haarpoliermaschine mit Atomantrieb? Jawohl, eine Haarpoliermaschine mit Atomantrieb. Von sowas habe ich noch nie gehört. Versteht sich. Ist auch ein Prototyp von meinem Bruder gebaut. Der ist Mechaniker. Wie nett. Ein schönes Stück. Und ein Prototyp. Nur schade, Was schade? Schade, dass ich mir im Ganzen gesehen, meine ich, nie das Haar poliere. Na, erlauben Sie ausgerechnet Sie? Jeder kennt Sie, alle drehen sich nach Ihnen um. Wenn Sie über die Straße gehen, Sie müssen repräsentativ wirken, das ist doch wohl klar. Sie werden sehen, wie elegant es Sie macht. Wie funktioniert das? Nicht übermäßig kompliziert. Wie viel Volt haben Sie hier? 220. Dachte ich mir. Der Haarpolierer braucht 16.000 Volt. Hab gleich einen kleinen Transformator beigebackt. Wie aufmerksam Sie sind, vergessen rein gar nichts. Hier, ja, der Steckkontakt für die Dose. Hier, der Geräteanschlussstecker. Und hier wird die Haarpoliermaschine angelassen. Ich habe Gewissensbisse. Sie hätten sich keine solchen Auslagen machen sollen. Wie soll ich mich revanchieren? Ihre Freude ist mir Entschädigung genug. Sehen Sie dieses Segment? Ja. Es erinnert mich an einen Kreuzfahrerhelm. Ist der sogenannte Zentralbeschleuniger der Haarpoliermaschine. In diese Öffnung stecken Sie vorm Polieren den Kopf, müssen sich aber vorher die Haare gewaschen haben. Hier schalten Sie den Beschleuniger ein, hier regeln Sie die Stärke und schon fängt's Polieren an. Nach welchem Prinzip poliert die Maschine? Ganz einfach. Hier entsteht der Sekundärstrom. Hierdurch fließt er in die Haare, die er so polarisiert, dass sie um den Kopf einen Stromkreis bilden. In diesem Kreis wird dann mit dem Kontakt B der Primärstrom mit der Spannung von 16.000 Volt geleitet. Das tötet mich ja. Solange Sie im Beschleuniger den Kopf nicht überflüssig bewegen, kann nichts passieren. Die Luftschicht zwischen den polarisierten Haaren und der Kopfhaut bietet ausreichende Isolierung. Außerdem besitzt der Sekundärstrom, auch wenn er eine hohe Spannung hat, nur unbedeutende Stärke. Haben doch sicher noch das Ohmsche Gesetz im Gedächtnis. Ja. Durch diesen kleinen Hahn leiten Sie aus der Xenon-Überdruck-Handbombe das angewärmte Xenon in den Beschleuniger. Seine Atome werden von dem Strom mitgerissen, der in dem Stromkreis um Ihren Kopf läuft. Die Atome beginnen ebenfalls umzulaufen. Sie beschleunigen sich, daher der Name des Segments, wie in einem Zyklotron, bis bei einem bestimmten Akzelerationsgrad das Xenon in Germanium und Strontium zu zerfallen anfängt. Es kommt zu einem Spaltungsprozess. Eigentlich handelt es sich um künstliche Radioaktivität. Eine dünne Schicht Germanium, das, wie Sie wissen, ein Metall ist, setzt sich dann auf Ihrem Haar ab, wodurch der charakteristische Glanzeffekt erzielt wird. Wirklich höchst interessant. Wie lange dauert die ganze Prozedur? Keine 3 Stunden. Nun, das, wie soll ich sagen? Es ist freilich nötig, die Prozedur alle 2 Stunden zu wiederholen. Die Germaniumschicht unterliegt nämlich rascher Korrosion. Der glänzende Überzug oxidiert und auf dem Haar bildet sich Germaniumdioxid, das nicht nur nicht glänzt, sondern darüber hinaus auch als Ätzlauge wirkt, die Haarqualität ernsthaft gefährden kann und gegebenenfalls zur Glatzenbildung führt. Hier ist Vorsicht geboten. Seien Sie mir nicht böse, ich bin Laie und da hätte ich eine kleine Frage. Sie sagten, bei dem Spaltungsprozess entsteht auch Strontium. Ergibt das nicht die Gefahr radioaktiver Strahlung? Nichts ist ohne Risiko. Sie müssen sich entscheiden, entweder glänzendes Haar oder hypochondrische Panik. Naja, ich schätze die Erfindergabe Ihres Bruders. Danke. Ich weiß auch die Ehre zu schätzen, die mir zuteil wird, indem Sie die Apparatur gerade mir widmen. Danke. Ich erkenne an, dass hübsch glänzende Haare zu einem eleganten Äußeren gehören. Steht außer Zweifel. Schließlich weiß ich auch, genauer, ich bin ehrlich überzeugt davon, dass mit dieser Poliermaschine ein Glanz erreicht werden kann, den man mit keinem Haaröl erreicht, das zudem unhygienisch ist. Na bitte? Alles dies gebe ich durchaus zu. Trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob die Zeit, die Energie, die Nerven und die Gesundheit, die bei dieser ganzen Prozedur investiert werden müssen, in einem angemessenen Verhältnis zu dem keineswegs angezweifelten Effekt stehen. Ja, ein gewisses Missverhältnis ist da, das wissen wir, mein Bruder und ich. In jedem Fall aber ist es ein herrliches Geschenk, auch wenn ich es bestimmt nicht verdiene. Könnten Sie mir Ihr Taschentuch leihen? Ja. Bitte. Danke. Da? Ja, danke. Zweifellos eine überaus schöne Aufmerksamkeit. Wirklich, ich verdiene sie nicht. Und Sie sind nur deswegen zu mir gekommen? Nein, habe ich nur so mitgebracht, um nicht mit leeren Händen zu kommen. Mach mir eh schon Vorwürfe. Weswegen? Ich bitte Sie. Lassen wir das. Wissen Sie, ich bin einfach ein komischer Mensch. Immer fasse ich zu jemandem Zuneigung und dann könnte ich mich für ihn zerreißen. Die Boys bei uns sagen immer zum Spaß natürlich, du machst dir wegen den Künstlern noch mal in die Hosen. Nächstes Mal bringe ich was Besseres mit. Ach, ärgern Sie sich bitte nicht. Morgen früh probiere ich die Maschine ganz bestimmt aus. Versprechen Sie es mir? Ehrenwort. Ach, wenn Sie wüssten, was Sie damit für mich tun. Ich könnte nicht schlafen, wenn ich mir sagen müsste, dass Sie irgendwelche Zweifel haben. Es war dumm von mir. Ihr Bruder weiß schließlich, was er tut. Ich hingegen, ich bin gewöhnlicher Laie. Ich freue mich schon darauf. Ich werde daherkommen. Meine Frau erkennt mich nicht mehr und verliebt sich in mich. Nichts für ungut. Ja, ja. Ja, ja. Nichts für ungut. Und ja. Ja. Wissen Sie, ich bin einfach ein komischer Mensch. Immer fasse ich zu jemandem Zuneigung. Und dann könnten Sie sich für ihn zerreißen. Woher wissen Sie das? Na, man braucht Sie nur anzusehen. Sie sind ein guter Psychologe. Tatsächlich bin ich auch darum gekommen. Ich kann nicht anders. Ich muss Ihnen helfen. Helfen? Jawohl. Ich habe mich entschlossen, für Sie alles zu tun, was in meiner Macht steht. Ich weiß, dass ich damit einiges riskiere, aber ich kann Sie einfach nicht in dieser Situation lassen. Sie dürfen mir deshalb nicht böse sein. Entschuldigen Sie, aber ich bin in irgendeiner Situation? Ich wüsste wirklich nicht... Mein Freund, ich glaube, dass ich Ihnen über mein Verhältnis zu Ihnen schon genug gesagt und bewiesen habe. Warum tun Sie also, als ob Sie nicht wissen, um was es geht? Ja, seien Sie mir nicht böse, aber ich weiß es wirklich nicht. Im Übrigen bin ich mir nicht sicher, ob ich, falls ich tatsächlich in irgendeiner Situation sein sollte, nach all dem, was Sie für mich getan haben, noch verdienen würde, dass... Wozu die ewigen Rücksichtnahmen und Drumherumredereien? Künstler haben immer irgendwelche Vorbehalte. Wollte ich Ihnen nicht helfen, ehrlich und aufrichtig wäre ich doch nicht hergekommen. Und schon gar nicht hätte ich Ihnen was mitgebracht. Aber darüber wollen wir jetzt nicht mehr reden. Sie haben eine hübsche Krawatte. Das ist ein Geschenk von meiner Mutter. Dann behalten Sie sie eben. Ja, um Himmels Willen, nein, so habe ich das nicht gemeint. Hier, haben Sie sie. Steht sie mir? Großartig. Ja, um nochmal darauf zurückzukommen. Sie werden verstehen, ich lehne Ihre Hilfe keineswegs ab. Und wenn Sie sagen, ich hätte Hilfe nötig, dann fehlt sie mir sicher wie das Salz aufs Brot. Aber ich weiß augenblicklich beim besten Willen nicht, wo ich Hilfe brauchen sollte. Also dann schauen Sie, ich will ganz offen sein. Sie sind ein im Großen und Ganzen junger, unbescholtener Mensch. Danke. Sind Sie, ich meine es ernst, das sind Sie. Und Sie haben sich bereits allgemeine Anerkennung verschafft. Ach, das ist... Haben Sie, warum es sich nicht eingestehen, das haben Sie. Ein bisschen Geld verdienen Sie auch, haben übrigens einiges auf dem Konto. Oh. Selbstverständlich haben Sie, geben Sie es ruhig zu und nicht wenig. Sie haben eine hübsche Ehefrau, haben aber auch bei anderen Frauen Erfolg, besonders in der letzten Zeit. Na ja. Da tun Sie nicht so, Sie Schlauberger. Ja, wenn Sie meinen. Na, sehen Sie. Schöne Wohnung, was? Ein Auto, das Leben vor sich. Na ja. Gerade deshalb bin ich etwas verlegen, wenn Sie dennoch von Hilfe sprechen. Oder droht mir irgendeine Gefahr? Das kommt auf Sie an. Auf mich? Verstehe ich nicht. Wenn Sie sich raten lassen, wird Ihnen nichts geschehen. Und wenn ich mir nicht raten lasse? Wissen Sie was, lassen wir... Nein, um Himmels Willen, so habe ich das nicht gemeint. Furchtbar gern lasse ich mir raten. Ich möchte nur wissen, was mir eigentlich droht. Wenn Sie sich raten lassen, dann nichts. Ja, dann sagen Sie es doch endlich. Ich bitte Sie. Was dann schauen Sie. Sie haben das Leben vor sich. Und es wäre ein Blödsinn, wenn Sie alles, was Sie mühsam erreicht haben, wegen irgendeiner dummen Kleinigkeit verlieren würden. Genau, genau. Und wegen welcher Kleinigkeit? Sie rasieren sich? Jeden Morgen. Schauen Sie dabei ins Spiegel? Natürlich. Und da ist Ihnen an Ihrem Kopf noch nichts aufgefallen? Was hätte mir auffallen sollen? Überlegen Sie nur. Dass meine Haare nicht glänzen. Das wird ab morgen anders. Um die Haare geht's nicht. Ja, dann weiß ich wirklich nicht, was Sie meinen. Wie steht's mit Ihren Ohren? Mit meinen Ohren? Wie soll's damit stehen? Ist Ihnen nie die Größe aufgefallen? Sie stehen ein bisschen ab. Aber ich begreife nicht, in welcher Beziehung das zu meiner Zukunft stehen soll. Stehen ab? Die sind ja wie Schiffssegel. Ja, wenn schon. Falls Sie mir nicht glauben, falls Sie meinen, dass ich Sie an der Nase herumführe, dann sagen Sie es ruhig und ich gehe. Nein, entschuldigen Sie. Es ist mir nur so rausgerutscht. Selbstverständlich weiß ich, dass ich Ohren wie Segel habe. Und weiter? Überlegen Sie jetzt genau, bitte. Wozu hat der Mensch Ohren? Damit er hören kann, oder? Selbstredend. Und wenn jemand unnatürlich große Ohren hat, was bedeutet das? Na, ist es denn nicht Zufall, was für Ohren ein Mensch hat? Das meinen Sie nicht im Ernst, oder glauben Sie etwa an Zufälle? Na ja. Na sehen Sie, woher, mein Freund, in der Natur ist alles gesetzmäßig. Ja, aber das betrifft doch wohl eher ganze Generationen. Eine Generation ist kein Abstraktum, eine Generation besteht aus Menschen, konkreten Menschen, also auch aus Ihnen, ha? Ja, ist es denn so schlimm, dass ich hören will? Was wollen Sie damit sagen? Erklären Sie es mir. Naja, so verstehen Sie doch. Es gehört doch irgendwie zu meinem Beruf, den Leuten zuzuhören. Zu erfahren, wie sie reden, wie sie denken. Na sehen Sie. Und da behaupten Sie, dass Sie keine Hilfe brauchen. Sicher, ich habe Fehler gemacht. Aber ich schrieb schließlich nur, was ich hörte. Ich verstehe ganz einfach nicht, warum das heute noch so schlimm sein soll. Das ist alles viel komplizierter, als Ihr Schriftsteller denkt. Ja, ich kann doch nichts für meine Ohren, begreifen Sie endlich. Stellen Sie die moderne Biologie in Frage? Ich bin schließlich mit meinen Ohren auf die Welt gekommen. Mit so großen? Naja, ein wenig sind Sie seither gewachsen, aber... Na sehen Sie, nein, Sie sind mit Ihren Theorien in die Sackgasse geraten. Aber das macht nichts, ich helfe Ihnen, darum bin ich ja gekommen. Ihr Künstler seid eben wie Kinder. Hättet ihr nicht uns? Ich weiß nicht... Sie, Herr Wawak, haben dazu noch das Glück, dass gerade ich Zuneigung zu Ihnen gefasst habe und dass ich es fertig bringe, so viel für die Leute zu tun. Ich weiß es wirklich zu schätzen, Herr Machon. Recht so. Ich bin froh, dass Sie mich endlich richtig verstehen. Ich will bestimmt nur Ihr Bestes. Sie kennen die Leute, ich weiß schon, Sie meinen es beim Schreiben nicht so, aber immer findet sich jemand, der daran Anstoß nimmt. Warum überflüssig provozieren? Ich verstehe zwar die Mentalität von euch Künstlern, schließlich stehe ich zum Donnerwetter schon hübsch paar Jährchen mit euch in Kontakt. Ich weiß, was für eine Versuchung ist, etwas zu schreiben, was man irgendwo gehört hat. Aber denken Sie doch real, hat es denn einen Sinn, sich damit zu beschäftigen? Am Ende ist ja doch bloß Geschwafel. Sie meinen es gut mit mir. Ich zweifle nicht daran. Nein. Genügt Watte in die Ohren. Sind Sie wahnsinnig geworden? Wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Meinen Sie vielleicht, dass ich mich wegen Ihnen, wenn es Sie nach ein paar Stunden in den Ohren juckt und Sie die Watte herausnehmen und etwas hören und es aufs Papier spucken, dass ich mich wegen Ihnen auf die Straße setzen lasse? Ich mache viel für Künstler, aber einen neuen Jan Hus werde ich für niemanden machen. Was raten Sie mir also? Einen Eingriff und Sie haben Ruhe bis ans Lebensende. Ein Eingriff? Was für einen Angriff? Sie werden gleich sehen. Was ist? Die lieben kleinen Ohren müssen weg. Die lieben kleinen Ohren? Erlauben Sie? Ich habe Angst. Quatsch nicht und halt still. Sie hörten Der Schutzengel, ein Hörspiel von Václav Havel, aus dem Tschechischen von Peter Künzel. Es sprachen Ernst Jacobi und Helmut Qualtinger. Regie Otto Düben. Produktion Süddeutscher Rundfunk 1969.